Transparenz für die Ohren. Ja, läuft die Aufnahme schon? Bernd, bei dir piept es. Und zwar nicht die Vögel. Ja, ich weiß, mein Headset ist im Arsch. Aufnahme läuft. Damit müsst ihr jetzt leben oder ein anderer macht die Sitzungsleitung. Freiwillige vor. So schlimm kann das Piepen also nicht sein. Ich begrüße alle Leute draußen an den Empfangsgeräten und alle Leute hier im Raum der AGÖA. Und es ist der 23.09. Es ist fatal schon wieder zum Ende des Jahres. Und wir haben AGÖA-Sitzung. Die Tagesordnung, so wie sie da jetzt steht, wird ja sowieso noch on the fly ergänzt, aber bisher irgendwelche Einwände dagegen. Ist das Pad im C? Nee, das kann ich ja nicht reinsetzen. Ich habe hier leider nicht die entsprechenden Rechte. Das hat es eben schon reingesetzt, also schon vor der Sitzung. Kann das nochmal einer? Bei mir ist es nicht mehr da. Voilà. Merci. Irgendwelche Einwände gegen die Tagesordnung, Sammy? Ich muss erstmal reingucken. Mach mal weiter, ich guck rein. Gut. Da sonst keiner geschrien hat, warten wir nachher ab, was Sammy sagt und kommen zur Genehmigung des letzten Protokolls. Hat irgendjemand Einwände gegen das letzte Protokoll? Ich höre, das ist nicht der Fall. Kommen wir zu Mitgliederzu- oder Abgängen. Ist hier jemand, der gewillt ist, bei uns mitzumachen, beziehungsweise möchte jemand abspringen? Ich muss nur ansagen, dass ich durch die Kreistagsabgeordnetentätigkeit sehr häufig dienstags nicht kann. Wir haben montags Kreistagssitzungen. Dienstags sind häufig Ausschüsse oder Fraktionssitzungen. Also vorher bin ich dann, wenn ich überhaupt da bin, bin ich dann noch in der SG innerparteiliche Bildung. Wenn ich nicht da bin, ich vergesse manchmal, mich vorher zu entschuldigen, weil ich unter Zeitdruck stehe. Ich bin aber bitte dann entschuldigt, ja? Ich spreche hier mit einer Dauerentschuldigung aus. Danke. Wann immer ich kann, bin ich selbstverständlich da. Supi. Also keine Zu- oder Abgänge. Kommen wir zu dem Bericht aus der Fraktion. Ich habe jetzt die letzte Stunde nicht mehr geguckt. Ist noch was gekommen, ansonsten nicht? Nein, ist nichts da. Jut. Kommt doch gleich die Tage noch. Da haben wir doch die Fraktionssitzung, die Mumble-Sitzung, die kommen soll, und von Moni, was da an Anträgen ist und an welchem Tag diese ganze Schulausschussgeschichte tagt. Das müssten wir vielleicht einfach reinsetzen. Dann mach das mal. Ich finde das nicht. Kann das jemand anders bitte machen? Also jetzt jedenfalls nicht so auf die Schnelle. Wer sich dazu berufen fühlt, setzt das jetzt bitte gleich da rein. Ich hoffe, dass von irgendwo noch was kommt. Kommen wir zu den Teamberichten. Da hat jemand reingeschrieben, ich schätze, es war der Paki. Die PM zum Weltkindertag wurde nicht termingerecht veröffentlicht, weil kein Freigabeberechtigter erreichbar war. Wir sollten überlegen, ob nicht der stellvertretende Pressesprecher die Autorisierung haben sollte, eine PM rauszuschicken, wenn die Freigabeberechtigung nicht erreichbar sind. So könnten wir verhindern, dass Beiträge erst nach dem Termin erscheinen. Ein Vorschlag darunter gepostet von Time Codex: Wenn das Presseteam die PM erarbeitet hat und der stellvertretende Pressesprecher sie nicht mitverfasst hat, sollte das doch als Legitimation ausreichen. Ja, ich habe das Ganze da mal reingeschrieben, weil wir das Problem ja hatten. Die WAKU hat das dann einen Tag später auf den Blog gesetzt. Und im Prinzip war das halt blöd. Paki war halt nicht erreichbar. Und hätte es eine Alternative gegeben, wäre das sicher ja zeitgerecht noch gegangen, weil das Lektorat im Prinzip ja schon durch war. Also im Prinzip daher hätte es funktionieren können, wenn halt irgendeiner greifbar gewesen wäre. Da fand ich, man kann vielleicht gucken, dass wir das irgendwie anders organisieren. Ich hätte dazu noch eine Anmerkung. Ich finde den Vorschlag gut. Das ist Bernd dann, ne? Dass der das dann raushaut. Allerdings fände ich es gut, wenn zwei Lektoren drüber geguckt hätten. Und die einfachste Möglichkeit ist das, was Anita bei mir immer gemacht hat. Bevor sie überhaupt die Mail schreibt, bitte zwei Lektoren mit der Pad-URL, schickt sie mir eine Direktnachricht mit der Pad-URL. Und ich habe das schon manchmal dann schon, es funktioniert eigentlich immer, weil ich das auch manchmal dann schon von unterwegs gemacht habe. Also bitte sofort eine Benachrichtigung, zwei Lektoren bitte. Und wenn es irgend möglich ist, mir auch noch als Direktnachricht. Ja, kann ja. ich gerne machen. Also es haben letztendlich darf ich ganz kurz. Und dann ich. Falls irgendjemand diesen Raum nicht weiß, worum es geht. Es ging um den 20.09. Weltkindertag war das, glaube ich. Da ist vom Time Codex in mühevoller Arbeit vorher was zusammengestellt worden mit entsprechenden Zitaten von MDLs und so weiter und so fort. Das war auch alles dann fertig und lektoriert. Ich meine, es waren auch zwei Lektoren durch. Und dann sollte das halt freigegeben werden an dem Tag. Ich selber war, das war der Samstag, war unterwegs. Hab das dann noch hingekriegt, über das Handy die PM einzustellen. Aber wir haben ja das Vier-Augen-Prinzip bei der Freigabe und ein zweiter Freigabe berechtigt da. Ich hatte die beiden angeschrieben. Die hatten anscheinend an dem Tag, war Koma-Treffen, glaube ich, auch Stress. Und von daher ist es dann nicht rausgegangen. Das nur so als Vorgeschichte dazu, zu dem, was schon gesagt wurde. Wer ist denn überhaupt freigabeberechtigt bisher? Genau, das hatte der Pack ja über die Liste geschickt. Weiß nicht, ob Pack jetzt gerade da ist. Wahrscheinlich faked er wieder nur rum. Also es ist der Bernd, der Packi, die Sasa und noch jemand. Der Jens, ne? Genau. Könnten wir dann Sasa bitte mal streichen? Würde ich auch vorschlagen. Und dann sollte das noch jemand, sollte diese Kompetenz noch jemand haben, der relativ rege hier in der AGÖA ist. Also an Lektoren mangelt es uns, glaube ich, nicht. Aber diese Freigabe, ich finde es okay mit dem Vier-Augen-Prinzip. Nur dann müssten es vielleicht ein paar mehr Leute sein, weil der Paki hat auch noch tausend andere Dinge zu tun und niemand ist 24 Stunden am Tag erreichbar. Wollen wir vielleicht mal Maja fragen? Huch, ja, fände ich sinnvoll. Erstens kann sie schreiben. Zweitens hat sie schon unter Beweis gestellt. Zweitens ist sie eine der zuverlässigsten, die ich kenne. Und Maja, bist du da? Ja. Gut, ich kann ja trotzdem weiterreden, als wärst du nicht da. Und ich fände das sehr sinnvoll, weil dadurch Paki ein bisschen entlastet ist, denn der ist so oft unterwegs und hat so viel am Halse. Ja, fände ich gut. Und wie gesagt, Sasa streichen, denn steht ja auch nicht mehr unter der verantwortlich im Sinne des Presserechts oder sonst was drunter. Auf der Website steht sie allerdings noch. Ihr müsst mir so sagen, wie ich das machen soll. Wenn zwei Lektoren durch sind, muss dann so eine Pressemitteilung so schnell wie möglich freigegeben werden mit dem Vier-Augen-Prinzip. Das ist einmal Bernd und dann ist es Jens. Wer ist Jens? Ballerstadt. Ach so, ja. Ein politischer Geschäftsführer in NRW. Ja, wo ist der eigentlich im Moment? Auf der Polgef-Sitzung war er auch nicht, da war aber, glaube ich, Winnie. Ja, ist auch egal. Okay, aber Sasa raus und Maja rein, wenn Maja das bereit ist, das zu machen. Ja, wo muss ich das dann freigeben? Ist es dann dieses übers Verwaltungsportal? Nee, das ist ja, doch. Okay, gut. Das ist schon seit, ich glaube, 2-3 Monaten in Umbruch auf ein anderes System, aber da hat mich halt die Krankheit neulich weggehauen. Letzte Woche bin ich auch nicht dazu gekommen. Aber ich habe es mir für diese Wochenende wieder vorgenommen. Ja, die Lösung finde ich gut dann. Das finde ich gut, das gefällt mir. Ja, dann lasst uns doch bitte bei allem, was mit Presse zu tun hat, Sasa rausnehmen. Und wer da drunter steht als Verantwortlicher, ist dann Paki. Und raushauen dürfen es, freigeben dürfen es dann Maja, Bernd, Jens und Paki. Fände ich sinnvoll. Sollen wir das dann auf der Website auch ändern? Also auf der Piraten NRW steht noch Sasa drin zum Beispiel. Das müsste dann ja auch geändert werden. Das muss dringend geändert werden. Ja, das sehe ich genauso. Wer macht's? Der gerade gefragt hat. Also Sasa steht nicht mehr drin. Hi Paki. Hi. Die steht auf jeden Fall noch auf der piratenpresse.piratenpartei-nrw.de. Ja, genau. Das muss ich noch ändern. Das muss geändert werden, ja. Aber da stehen Sasa und Britta stehen da beide drin. Ja, ändert es doch einfach in, weiß nicht, Bernd ist Stellvertretender, Bernd könnte rein und Paki. Paki steht sowieso drin, ne? Ja. Ja, momentan spielen Bernd, Jens und ich drin. Ja. Ich gucke nochmal einen Moment. Bei unten drunter verantwortlich im Sinne oder sowas braucht ja im Prinzip nur ein Name zu stehen, maximal zwei. Ja, da stehe ich im Moment drin. So. Ja, ich meinte jetzt auf der Website Piratenpartei NRW.de Presse, ne? Da steht Sasa und Britta, dann steht da noch Wahlkampfbüro, Britta? Dann stehen zwei Telefonnummern und darunter steht berti@piratenpartei.nrw.de, Landespressestelle. Piratenpartei um NRW.de Moment. Presse. Moment, das habe ich letztens noch geändert. Sicher? Habe ich das im Cache? Ah, okay, du hast direkt auf Presse. Ich habe Ansprechpartner geändert. Ja, auf Presse. Genau. Wenn du auf Ansprechpartner gehst, steht's richtig da. Da habe ich auch meine Nummer und alles. Müssen wir dann aber da auch ändern, ne? Ja klar, ich mach das mal eben, warte. Wer hat denn jetzt das Handy oder die Handynummer, die Sasa immer hatte als Ansprechpartner? Könnte das sein, dass Winnie die hat? Nee, ich glaube, die hat Sasa noch. Also die hat, glaube ich, das Handy noch zumindest, oder? Die hat gesagt, sie schickt mir das zu. Okay. Ist aber noch nicht da. Ich frag die jetzt nochmal nach. Dann ja, weil ich meine, das ist eine Nummer, die haben sich ja die Journalisten irgendwo abgespeichert. Das wäre schon klug, wenn dann jemand dran geht, der jetzt auch noch verantwortlich ist. Ja, das sollte schon, also dann soll sie das doch irgendwie im Landtag hinterlegen oder was? So ein Pressesprecher zum Beispiel wäre gut. Ja, also sie soll das zumindest irgendwie Packi oder halt dir, Bernd, zukommen lassen. Mir nicht, ich bin tagsüber nicht ansprechbar. Also nicht mit Telefon. Jens und Packi sitzen doch im Landtag. Das dürfte doch eigentlich gar kein Problem sein. Ich sitze nicht im Landtag. Du? Ach so, ja, richtig. Entschuldigung. Ja, habe ich gerade was durcheinander geschmissen. Verzeihen Sie mir bitte, Herr Gröferz. Also verantwortlich im Sinne des Preisesrechts ist Packi, jetzt nur fürs Protokoll nochmal Ansprechpartner auf der Seite. Packi, Jens und Bernd, ja? Jo, machen wir erstmal so. Und freigabeberechtigt haben wir jetzt Maja mit drin. Gut. Genau. Wobei mein LV-Handy, ich weiß gar nicht, wo das liegt, ist immer noch umgestellt auf Sasas Handy, weil wir das ja auf ein Telefon gebündelt haben wollten. Ja, super. Und wenn Sasas jetzt ins Grüne geht, dann sind wir gar nicht erreichbar. Ein Traum. Ja, das ist nicht gut. Die soll uns das, die sollen uns das dringend zukommen lassen. Und ich tue da jetzt erstmal meine Handynummer rein. Das Einfachste wäre, irgendjemand würde ihr jetzt auf Twitter eine Direktnachricht schicken. Schon super. Kann ich nicht, sie hat mich schon vor der Ende der Amtszeit entfolgt. Was? Ja, ja. Oh. Ja, geil. Okay, lass mal das Thema. Gut, wir haben es aber auf die Kette gekriegt, wer was wie wo, ja? Sieht so aus. Oh, nach Piratenpresse hat das auch schon jemand geändert. Der Packi war richtig fleißig, finde ich gut. Ja, da habe ich es geändert. So, der nächste Punkt bei den Teamberichten wäre dann der Bericht des Presseteams. Also ich. Ich habe bald weniger Zeit. Und zwar habe ich momentan eine sehr zeitintensive Fortbildung, die ich zu Hause durchführen muss. Ich habe einen Umzug und ich werde demnächst einen Nebenjob annehmen. Von daher werde ich mein Zeitkontingent ein wenig einschränken müssen. Nur damit ihr Bescheid wisst, wenn deine ich meine Wiki-Seite. Eine? Deine Wiki-Seite? Das nützt dir nichts, da steht nichts drin. Okay, dann lass ich die weg. Oder hast du eine Webseite oder was? Naja, ich mach da einfach nichts hin. Hör mal, mich ärgert schon, dass mein Nachname da auf der einen Homepage steht. Du glaubst doch nicht, dass ich sonst irgendwelche Daten im Netz habe. Ich mach die Wiki-Seiten da weg, das ist total bescheuert. Das finde ich auch. Also nur damit ihr es wisst, ich werde meine Aktivitäten bis mindestens April stark einschränken müssen. Das bedeutet, wenn irgendwas kommt, werde ich das auch einfach mal auf die AGÖA-Liste werfen und ich hoffe, dass sich jemand anders drum kümmert. Okay. Wenn du das früh genug auf die Liste wirfst, ist gut. So, wie ich es kriege. Gut. Dann können wir zur Presse auf eine geplante PMs kommen. Noch eine Frage. Kann mir einer von euch das irgendwie die Tage kurz erklären, wie das mit dem Freigaben funktioniert? Also ich weiß, dass ich ins Verwaltungsportal muss, aber ich habe das halt noch nie gemacht. Wir können uns gleich nach der Sitzung zusammensetzen. Hervorragend. Danke. Zu den offenen PMs. Ich habe einfach aus dem alten Protokoll ein paar rübergezogen, wo wir die reingeschrieben hatten, aber noch nichts weiter gemacht haben. Beim Tag der Deutschen Einheit, weiß ich nicht, kann man vielleicht irgendwas Piratenmäßiges machen? So nach dem Motto, Deutsche Einheit ist schön, europäische Einigung ist das Nächste oder so. So könnte ich mir sowas vorstellen, dass man da vielleicht so einen Bezug herstellt. Da müsste man dann schauen, ob der Packi was, ein Zitat oder so mitliefert oder ob wir einen aus dem Landtag fragen, den Nico Kern wegen Europapolitik oder so. Da könnte man ja vielleicht sowas draus machen. Ja, das hört sich gut an. Vor allem, wenn du unten guckst, ich habe noch ein paar neue Termine reinkopiert. Da gibt es am lalalala, wo haben wir denn? 10.10. noch den Jahrestag der EU-Verfassung. Da könnte man vielleicht auch was Kombiniertes dann machen, das sich aufeinander bezieht oder aufeinander aufbaut. Ja, das ist immer gut. Also ich finde da eine PM sehr gut zum Tag der Deutschen Einheit. Paki, möchtest du dann da irgendein Zitat zuliefern? Soll ich dich dann da mit irgendwas befragen oder soll ich das mit Nico machen oder mit euch beiden? Ja, gerne mit uns beiden. Alles klar. Also Sasa hat das Handy noch, die war wohl krank, gehofft, dass sie Donnerstag wieder fit genug ist und gibt das dann im Landtag ab. Ja, und es kam aber nichts Relevantes rein die letzten Wochen. Paki, Nachfrage zum 11.10. Wie ist das? Hast du schon mit dem... Wir werden erst am 5.10. geben, dass der Reihenfolge nachmachen. Entschuldigung, ich dachte, das wäre erledigt. Nee, der 5.10. kommt ja noch. 5 Jahre Luxemburg Piratenpartei. Paki fährt hin, wer kommt mit? Wollen wir dazu eine PM machen? Im Nachhinein fände ich es gut, wenn der Paki uns dann irgendwas geben würde. Würde ich auch sagen. Dann als Blogbeitrag oder wie? Ja. Ich schreibe einen Beitrag für die Pirate Times. Dann kann ich den auch direkt für uns machen. Und eine PM nur, wenn sich da irgendwas Besonderes tut. Bist du denn mobil erreichbar, Bernd? Nee, ne? Also deine Telefonnummer schreibe ich da nicht rein. Ja, wie gesagt, mein Handy ist noch umgeleitet auf das von Sasa. Das war damals so gewünscht, weil beide Nummern bei den Presseleuten kursierten und es sollte halt immer nur ein fester Ansprechpartner sein, um eine Kontinuität zu... Ja, wir überlegen, wie lange das her ist, wie viele Leute wir dann hatten, aber ist egal, gegeben ist. Darf ich da mal kurz reingrätschen? Klar. Wenn ihr die PMs schreibt, ich denke, ich wollte jetzt nur nochmal nachfragen, wenn ich mir die dann rauspflücke, sobald die lektoriert sind und zweimal okay, kann ich die dann auch auf Facebook und Twitter direkt posten, sobald die online sind? Sobald du im Presseverteiler ist ja auch die AGÖA-Liste und sobald die da drüber gelaufen ist, ist die offizielle Pressemitteilung raus. Solange kein Sperrvermerk draufsteht, kannst du die dann auch benutzen. Aber bitte nicht, wenn zwei Lektoren durch sind, dann auf Facebook und dann geht sie als PM raus, weil als PM sollte sie vorher rausgehen. So ist es. Und noch besser wäre doch eigentlich, wenn wir warten, bis die auch auf dem Blog ist, dass man das mit dem Blog verlinken kann auf Facebook, oder? Anstatt die komplette PM auf Facebook zu posten. Das wäre noch das Optimalste, ja. Mit Blog meinst du jetzt die Homepage? Ja, genau. Also das sollte ja eigentlich in quasi einem Atemzug gehen. Die PM geht raus und wird dann eben kommt dann auch auf dem Blog unter Pressemitteilung. Kann aber passieren, dass da auch ein paar Minuten vergehen, weil das ja nicht automatisch geht, sondern es muss ja tatsächlich jemand auf den Blog setzen. Gut, dann packe ich mir ein RSS auf die Homepage und sobald sich da was tut, packe ich dann auch auf Facebook und Twitter. Sollte es zu nachts schlafender Zeit sein, werde ich es dann, auf Facebook geht's ja mittlerweile, für 10 bis 12 Uhr mittags des nächsten Tages raufschmeißen. Erst wenn die Pressemitteilung raus ist, ne? Ja, wie gleich gesagt, sobald sie auf der Homepage Raten NRW ist. Und da landet sie erst, wenn sie raus ist. Da ist es mit dem RSS-Feed eine sehr gute Idee. Tja, ich bin halt zu was Nütze. Oh, wenn mir mal irgendjemand zeigen könnte, wie das alles geht. Frag Fitz bei der nächsten Gruppensitzung. Ja, richtig. Eine gute Idee. Ja, manchmal geht das. Gut, 5.10. wäre damit abgehakt, dann kommen wir zum 11.10. Jetzt darfst du, Sammy, hau raus. Also, 11.10. War wichtig, dass wir früh genug anfangen. Dass wir vor allen Dingen in den einzelnen Städten die Flyer auch früh genug kriegen. Da kann ja nicht überall jemand dann mal eben nach Düsseldorf fahren und sich da was holen. Wie machen wir das mit der Verteilung? Sollen die einen Infostand machen oder eine Demo, dann den Vorstand anschreiben, den Paki anschreiben, dass bitte Flyer geschickt werden möchten? Müssten ja 1.000 pro Infostand oder ja, die braucht man ja auch noch weiter, müssten reichen. Und dass wir auf jeden Fall auch, es ist ja noch Fracking und Opt-out. Also Fracking steht hier jetzt gar nicht drin, ist aber auch und wird außerhalb von TTIP und CETA noch extra behandelt. weil die Leute hier in der Gegend manchmal eher auf Fracking reagieren als auf Freihandelsabkommen. Dass wir das wirklich alle drei Sachen unter einen Hut kriegen. Am Infostand also die entsprechenden verschiedenen Flyer. Für die Demos in Düsseldorf ist noch ein, was ich besorgt hatte über den Bund, noch so ein großes Transparent TTIP. Das können die Düsseldorfer ja nehmen. Und ich habe hier in Paderborn, weil wir auch eine Demo hier machen, mit Attac und so zusammen. Ich habe hier auch noch so ein Dings. Aber ich brauche, wie gesagt, Flyer, weil wir gleichzeitig einen Infostand machen wollen. Und das sollte in manchen anderen Städten ja wohl auch der Fall sein. Wie kriegen wir das so hin, dass die Flyer überall früh genug sind und dass das nicht wieder so eine Angstpartie wird? TTIP-Flyer? TTIP-Flyer, Fracking-Flyer. Und für ein Opt-out-Day brauchen wir ja wohl diese Formulare, damit die Leute an den Ständen gleich unterschreiben können, ne? Ich muss das mal eben so ein bisschen für mich sortieren, weil das jetzt, glaube ich, auch im Pad so ein bisschen falsch stand. Also TTIP-Flyer, wer hat die gemacht? Sind die fertig? Wo sind die? Die sind in Bertin. Die habe ich gemacht, zusammen mit Birgit Hekate. Und die sind, die kann, das ist, da gibt es ein fertiges, eine fertige PDF, die kann man auch selbst irgendwo ausdrucken lassen. Aber ich weiß, dass überall noch welche rumfliegen. Mir hat jetzt gerade jemand zur Koma-Sitzung hat mir welche mitgebracht. Und mit denen, die ich jetzt hier noch habe, müsste das für den einen Tag auf jeden Fall reichen. Aber wie gesagt, Fracking-Flyer fehlen. Und Moment. Bitte, nach der Reihe. TTIP-Flyer. Paki sagt, die sind in der Berti. Karton, also ein ganz großer Karton. Wenn du in den Küchenraum reinkommst, links. Ich weiß, das ist aber ein Karton, den hat der KV Düsseldorf bestellt für den Monsanto Day. Die sind nur damals nicht rechtzeitig angekommen. Ja, der stand aber bei den LV-Sachen. Also ja. Der Nixus hatte mich gefragt, was wir damit machen sollen. Habe ich gesagt, die nehmen wir mit in die LGS. Also okay. Die kommen nicht weg. Okay, das heißt, diese Flyer gehen dann in die LGS und können von dort aus verteilt werden. Wenn ihr das damit einverstanden seid. Also, ich sag's mal so, normalerweise kann man das auch so machen, dass ihr sagt, ihr guckt nochmal nach, was ihr für den einen Karton bezahlt habt. Das wird wahrscheinlich auch nicht die Welt sein. Ja. Und dann schreibt euch das auf, welchen KVs ihr irgendwas gegeben habt und tauscht das gegen irgendwas anderes oder so. Gute Idee. Ja, aber du weißt auch nicht, wie viele das sind, ne? Müsste ich nämlich auch nochmal nachgucken, wie viel wir bestellt haben. 500.000, ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß nicht mehr genau, wie viele in einem hellgrauen Karton waren, aber da sind, glaube ich, 8 hellgrauen Kartons drin. Weißt du, diese flachen, wo die Flyer so hoch, also nicht hochkant, sondern quer nebeneinander direkt aufgereiht sind. Also das sind viele, das sind bestimmt 5.000 Stück. Also in einem Karton sind, soweit ich weiß, 500. Ja, soweit ich das sehe auch. Dann sind das 4.000 Flyer. Ja, das ist doch super, denn für einen Infostand braucht man an so einem Tag unter Umständen 500 Flyer, wenn man gut ist. Und dann kann man nämlich ausrechnen, an wie viele Städte, die nichts mehr haben, man abgeben kann, damit die einen Infostand machen wollen oder auch während einer Demo kann man das ja auch verteilen, dann auch früh genug was haben. Und dann würde ich ein Rundschreiben schicken über die NRW-Info, wo TTIP-Flyer zu kriegen sind. Wenn man sich früh genug meldet, kriegt man sie. Und einen Karton zu verschicken mit 500 ist, glaube ich, nicht so teuer. Oder vielleicht packt man es auch ab als 300er Ladung, dass man das einfach verschickt. Denn das mit dem Abholen ist immer so eine Sache. Ne? Manche wohnen halt so, dass sie Probleme haben, mal eben jemanden zu finden, der mal eben nach Düsseldorf fährt. Also ich habe jetzt mal gerade geguckt, wenn es tatsächlich die TTIP-Flyer sind, die vom KV bestellt worden sind, dann müssten das 2.500 sein und wir hatten da mal ein Budget von 90 Euro beantragt, also irgendwas unter 90 Euro werden die gekostet haben. Ansonsten wäre mir auch nicht bekannt, dass vom Landesverband oder von irgendwoher TTIP-Flyer gekommen sein könnten in die Berti. Ja, ich hatte mir meine selbst bestellt und habe sie vom Bund gekriegt, gemeinsam mit den beiden Transparenten. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob 2500 ausreichen oder ob man an den, ja, keine Ahnung, Landesvorstand nochmal einen Budgetantrag macht. Oder ob man den Leuten sagt, wo sie die Dinger selber bestellen können. Oder ihr schickt den Link rum, den kann ich nochmal euch schicken. Den schicke ich einfach an die AGÖA. Den Link, wo man die TIP-Flyer dann selbst ausdrucken lassen kann. Bei Flyer-Dingsbums oder sonst. Das muss nur alles früh genug passieren, damit sie dann an dem Tag auch da sind. Denn 2500 werden für ganz NRW für viele Städte nicht reichen. Und wer keine Demo macht, sollte auf jeden Fall an dem Samstag einen Infostand machen. Das ist fast Pflicht, sehe ich jedenfalls so. Gut, ja, wie gehen wir vor? Du schickst einen Link und was machen wir dann? Schicken wir das über die NRW-Info? Wir als AGÖA oder macht das der Landesvorstand oder wie auch immer? Ja, wir sollten es auch über die AK-Kommunalpolitik schicken, weil da die Einzelnen aus den Kommunen ja alle lesen, damit das auch wirklich weit verbreitet wird. Wir können es nicht über alle Listen schicken, aber über die wirklich relevanten Listen. Also NRW, NRW-Info, AK-Kommunalpolitik würde ich machen. Ich guck mal eben, dass ich den Link hier ins Pad reinhaue für den Flyer. Frau Maja? Jo? Wäre das ein toller Job für dich? Was denn? Verteilen und zusehen, dass die Leute das alles kriegen. Ich bin ja jetzt nicht in Düsseldorf und bei den Kartons. Dafür habt ihr ja eine Angestellte da sitzen, dachte ich. Ja, ich, ja. Schreibt mir nochmal genau, wie viel wir haben, dann kann ich eine Mail an die Infoliste oder was schicken. Warte doch, bis ich den Link ins Pad gehauen habe, weil der dann nämlich gleich mit kann. Da wir nicht genügend Flyer haben werden, können die dann sich den Link runterladen und können das an Flyer-Alarm oder sonst wohin schicken und das dann da ausdrucken und dann da drucken lassen. Ja, das ist super. Ich würde das sowieso heute Abend nicht mehr losschicken, die Mail, also wenn morgen. Prima. Nur brauche ich dann, warte mal, Flyer. Ich brauche nur, wie gesagt, die Zahl, wie viel genau in der LGS irgendwie vorhanden sind. Also meines Erachtens müssten das 2500 sein und ich so von mir aus würde jetzt auch sagen, ja, gerne raushauen. In Düsseldorf brauchen wir auch nur einen kleinen Packen, aber es ist halt tatsächlich vom KV bezahlt worden. Deswegen müsste ich da auch nochmal erstmal ein bisschen nachfragen. Vaku, wenn es 8 Kartons sind und in jedem sind 500 Flyer, dann sind es 4000 Flyer nach Adam Riese. Ja, ich habe jetzt auch nur mal eben einen Finanzbeschluss gefunden. Vielleicht haben wir auch mehr bestellt. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Berti andere TTIP-Flyer gab, als die der KV bestellt hat, weil wo sollten die hergekommen sein? Aber ich hake da nochmal nach und versuche das morgen irgendwie zu klären, bevor Maja vielleicht da eine E-Mail raushaut weltweit und sagt dann Bescheid über die Mailingliste. Ja, oder schreibt mir oder was auch immer, alles cool. Ich bin da flexibel. Ich warte einfach, bis du irgendwas sagst und dann geht's los. Okay. Super. Kommen wir zum zweiten Teil. Wollen wir dazu eine PM machen? Ja. Okay. Wir machen so viel Statements, wo wir auf irgendetwas, was passiert ist, reagieren. Jetzt machen wir auf was aufmerksam, was passieren wird, und zwar innerhalb der gesamten Piratenpartei. Und wir berichten eben aus im Vorhinein, informieren, dass in NRW in allen größeren Städten Infostände sind, und wir müssten dann allerdings auch wissen, in welchen Städten wirklich Demos stattfinden. Das muss alles auch über die NRW-Info und über die entsprechenden Listen, damit die Leute früh genug ein Feedback geben können, was bei ihnen stattfindet. Ich befürchte, dass viele Leute noch gar nicht wissen, dass vielleicht bei ihnen was stattfinden könnte. Ich habe das mal so auszudrücken. Also ich denke, dass das dann erstmal wichtig ist, dass wir das nochmal verbreiten, was denn der 11.10. für ein wichtiger Tag ist, und uns dann die Info einholen, wer denn in welchen Städten was macht. Und dann können wir im Prinzip ja als eine PM rausschicken, sonst macht es ja wenig Sinn, oder? Ja, aber das kannst du jetzt ja mit der Mail, die Maja schreibt, an alle verbinden mit dem Aufruf, bitte meldet euch zurück, wer bei euch was macht, damit wir das auch verbraten können. Ja. Ja, hervorragend. Mach ich. Dürfte ich zu der PM noch eine rein technische Anmerkung machen, vom Sprachgebrauch her? Das ist uns auch beim Kompass öfter aufgefallen. TTIP und so verstehen alles Leute, die aus unserer Filterblase sind. Leute, die das nicht sind, die das einfach nur so lesen, die verstehen das oft nicht, TTIP und CETA. Das wäre schön, wenn wir da zumindest immer mindestens einmal europäisch-amerikanisches Freihandelsabkommen oder kanadisch-europäisches Freihandelsabkommen oder sowas drin hätten, dass wir das einmal erklärt haben und dann den Kurzbegriff mit dabei. Richtig. Ich meine, wer es jetzt noch nicht hat, würde ich mich wundern, weil es überall, selbst mittlerweile im Fernsehen, ja dauernd kommt, auch unter TTIP. Aber für die ganz jenseitigen, das noch einmal da reinzuschreiben, ist mit Sicherheit ganz sinnvoll. Mach doch schon mal ein Pad auf, bitte, Superkontakt, Time Codex, und schreib das in die Hinweise rein. Dann können wir auch direkt das Pad schon mal verlinken. Mhm. Statement würde ich vorschlagen, Paki oder Jens, und wenn er denn dazu bereit ist, Joachim, weil er sich ja auch schon gegen TTIP ziemlich in Stellung gebracht hat. Was haltet ihr davon? So, ich bin nur so mit halbem Ohr dabei, ich muss mich gerade noch um die Bertie kümmern. Das ist im Moment wichtiger. TTIP PM mit Statement von dir oder Jens und zusätzlich noch Joachim, wenn er denn will. Nee, zwei Statements sind maximal. Ja, sage ich ja, du oder Jens und zu einem von euch beiden dazu dann ja Joachim. Einer aus dem LAFO und einer aus der Fraktion. Lass das den Jens machen. Okay. Also wenn der Bock hat, ansonsten mach ich's. Hier ist übrigens ein guter Artikel über uns in der Welt. Ja. Ziemlich cool. Haben wir vorhin schon festgestellt. Boah, Hammer. Oh, über Piratenpartei generell? Ja, das ist das, was der Fulleren uns über die Mailingliste geschickt hat. Habe ich noch nicht gesehen, okay. TTIP-PM von MDLs, also ich habe jetzt gar nichts gegen Joachim, man könnte aber auch mal den parlamentarischen Geschäftsführer zum Beispiel fragen, den Grumpy, oder ansonsten weiß ich nicht, wer sich mit dem Thema grundsätzlich sehr auseinandersetzt. Joachim. Ist das so? Dann, ja, dann ist gut. Ja, wir müssen auch mal wieder einen Podcast machen. Ja, wir haben da eigentlich schon regelmäßig 3 Stück zugemacht, glaube ich. 3 oder 2. Einen habe ich mit Bruno gemacht, das war noch im Europawahlkampf. Also weil Joachim das auch eine Herzensangelegenheit ist. Aber dem sollte man das Statement, glaube ich, vorschreiben, sonst wird es wieder eine philosophische Abhandlung. Gut, dann haben wir am 11.10. zeitgleich Opt-out-Day. Ja, ich habe das gerade mal ein bisschen ergänzt. Also die AG Datenschutz hat letzte Woche den Flyer-Text aktualisiert und das ging dann vom SECOR weiter an die SG Gestaltung, um den Flyer zu gestalten. Ich weiß nicht, wann die Dinger dann fertig werden. Es geht auch noch darum, dass die auch noch Plakate gestalten wollten, also so für die Kundenstopper zum Rein zum Tun. Da ist jetzt bisher noch nichts zurückgekommen, dass das fertig ist. Ich hoffe, dass das alles noch klappt. Aber machen wir auch eine PM zu, ja? Ja, sollten wir auf jeden Fall. Opt-out Day ist jetzt ein bisschen anders zu sehen, als das früher war. Früher hieß das Opt-out-Day, hey, wir gehen alle zusammen zum Meldeabend und melden uns ab. Das ist jetzt so in der Form nicht gedacht. Das ist ja ohnehin ein Samstag. Es soll einfach darauf hingewiesen werden, dass man sich opt-outen sollte. Und zwar möglichst noch, bevor dieses neue Meldegesetz in Kraft tritt, was jetzt nicht im Mai in Kraft tritt, sondern erst im November 2015. Aber nichtsdestotrotz, da wird sich einiges ändern und deswegen ist das mal erst ein erster Aufruf. Danach soll ja nochmal ein richtiger Opt-out-Day gemacht werden mit NGOs, die SECOR dann dazu noch ansprechen möchte, dass man da vielleicht auch nochmal was Größeres hinkriegt als Infostände im nächsten Jahr. Mhm. Da wird es, denke ich, auf Bundesebene PM geben, ne? Mhm. Gehe ich auch von aus. Nichtsdestotrotz könnte man natürlich, wenn wir wüssten, ist ja auch im Prinzip egal, man kann das vielleicht ja auch verbinden thematisch, dass wir in NRW halt einfach darauf hinweisen, wo in NRW einfach was stattfindet, ob Infostand, Demo und zu welchem Thema auch immer am 11.10. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir nur dann kopieren einfach die Bundes-PM, kicken den Bundeszitatgeber raus und hauen einen NRW-Zitatgeber rein. Können wir auch machen. Und das macht dann der Paki? Oder Opt-out? Wie können wir da nehmen? wie immer Paki oder Jens, oder nicht? Ja, macht das jemals nur Jens? Ja, vielleicht wir haben könnten, wir aber auch irgendjemanden in könnten, der Basis, der sich mit dem Thema beschäftigt, den man da platzieren kann. Wir könnten unsere neue Datenschutzbeauftragte zu Wort kommen lassen. Oh, das ist gut. Das ist eine super Idee. Ha. Hey! Boah, wir sind noch nicht mal bei den neuen Terminen und die Waage hat schon ihre 5 Fleischsternchen. Ich bin ja begeistert hier. Sprichst du sie dann auch an? Ja, kann ich irgendwie tun. Ist ein bisschen schwierig für mich, weil ich nicht twitter, aber ich werde eine Möglichkeit finden, ja. Ja, ich kann sie auch über Twitter anschreiben, das ist nicht das Problem. Nee, sie hat ja eine E-Mail-Adresse. Irgendwie überhaupt denke ich jetzt gerade, wäre ja mal ganz interessant, ein Cranist-Interview-Podcast mit ihr, würde ich dann machen. Das ist gut. Dann das, kann ich alles ja. Weitere ohnehin mit ihr besprechen. Ja, das ist gut. Okay, ich schreibe sie mal an. Mir ist gerade ich will was reinsetzen, den zweiten Link für die Vorderseite. Kann mir bitte einer nochmal den Pet-Link posten? Das ist mir gerade abgehauen. Hallo? Moment. Ich bin mal eben AFK-Telefon. Ich muss mich gerade mit irgendwelchen MDLs auf Twitter rumschlagen. Danke. Nee, schlag dich nicht. Bei Unterstellungen reagiere ich echt empfindlich. Sind das immer dieselben, oder? Das ist eigentlich nur einer. Ja, ich kann mir das so vage vorstellen. Wer ist denn das? Du hast nur Twitter gucken, es ist nett, Nerd. Gehört hier nicht in die Sitzung. Sorry. Nee. Genau. Weiter geht's. Ja. Ich habe gerade schon mal den Link von der PM für den TTIP, die Jürgen erstellt hat, reinkopiert. Das andere kümmern wir uns dann. Gucken wir dann. Ist sowieso alles nicht zeitkritisch für diese Sitzung, weil es alles erst nach der nächsten Sitzung kommt. Das wäre das zu den geplanten PMs erstmal. Also zumindest vorerst. Presse-Request-Tracker. Ich habe heute noch nicht reingeschaut. Hat jemand anders reingeschaut? Ich mache ihn mal nebenbei auf. Ich glaube, da kam nur seltsamer Querfrontgedöns. Du meinst dieses Aufruf an alle Journalisten zum Tag der Wahrheit am 3. Oktober? Ja, ja. Gut, dann bräuchten wir das nicht angucken. Es ist sowieso nur ein Love-Parade noch was gekriegt. Stellungnahme zum Land, zum Thema Love-Parade-Gutachten im Landtag von Lopavent. Auch schön. Ist aber für uns auch uninteressant. Gemeinsam eine Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz häusliche Gewalt. Ist ja vielleicht die nicht ist uninteressant, vorbei. Ne? Ist schon, achso, ist weg. Mhm. Die war gestern. So, die Links zu TTIP für den Flyer sind drin. Jupp, danke. Ja. Dann kommen wir zu Social Media. Might. Ja, seid mir nochmal gegrüßt. Also folgendes. Ich hab's mal hier reingepackt, weil YouTube ist ja, so wie man hört, auch Social Media. Wir hatten ja schon einige erfolgreiche Videos, unter anderem mit der Bundeswehr, mit der RTWH, RTHW, whatever. RWTH. Ja, ich krieg's nie zusammen. Auf der Gamescom. Genau. Die haben wir ja auch schon erfolgreich vermarktet. Jetzt fehlt uns halt wirklich nur noch der große Knaller, und zwar das Interview mit Michael Schulze von Glasser, der unter anderem auf YouTube den Channel Games and Politics macht. Da sieht es, so wie ich erfahren habe, im Moment so aus, dass dort die Manpower oder die Womanpower fehlt, um das fertig zu schneiden. Da ist meine Frage, wenn wir das bei uns zeitlich nicht hinkriegen, ich würde mich gerne mit entsprechenden Personen auf Bundesebene bzw. in anderen LVs zusammensetzen, dass man dort gegebenenfalls freie Kräfte nutzt. Und ich weiß nicht, wie groß die Datei ist, das dann gegebenenfalls als CD, DVD oder 64 GB USB-Stick dahin verschickt und dass das dann outgesourced dort geschnitten wird. Ja, machen. Ja, super geil. Die Leute vom Bund kennst du? Nur den Bernd Schreiner, wenn ich mich da... Ah, okay, dann kennst du die also nicht. Nee, wir haben ein Bundesteam auf Social Media. Es gibt da eine Seite, eine Wiki-Seite im Moment. Während Paki sucht, kann ich halt ergänzen, die Luna, die das schneiden sollte, oder wollte, nicht sollte, das ist immer doof, hat halt einen neuen Job und hat da momentan keine Zeit für, das ist das Problem. Und ja, meine Zeitkontingenten habt ihr ja mitbekommen. Gut, dann werde ich mich. Ich warte mal, warte mal. Ich ein das habe ich vielleicht noch. Ich vernetze dich mal eben. Netz mich mal und ich kümmere mich dann darum. Kannst du mir denn sagen, Bernd, wie groß die Datei ist, die da rausgekommen war? Nö. Ich habe von den Gamescom überhaupt nichts gehabt, weil danach bin ich ja direkt in Urlaub gegangen. Also das liegt auch bei Luna. Da musst du dich mit der abstimmen, wie du da die Daten kriegst oder ob sie sie irgendwo im Netz hinterlegen kann. Aber geh mal davon aus, es war eine Stunde Aufzeichnung mit der großen Kamera, es war eine Stunde Aufzeichnung mit der kleinen Kamera, da kannst du locker flockig davon ausgehen, dass das irgendwo in dem Bereich 50 bis 75 Gigabyte geht. Da verschicke ich also dann direkt am besten eine externe Festplatte, ja? Okay, gut. Spaß beiseite, kriege ich hin. Ich werde mich mit Luna auseinandersetzen, beziehungsweise zusammensetzen, wie ich das kriege. Dann werde ich mich bei Bund und Ländern, sofern Paki und Bernd mir die Vernetzung geschickt haben, auch Chat. Jo, danke. Mich darum kümmern, dass vielleicht andere Ressourcen das übernehmen können. Ich hätte einen Hinweis, mit wem ich sehr oft arbeite, mit wem ich sehr gut klarkomme, ist der Harry Hensler aus Potsdam. Den würde ich vielleicht an deiner Stelle mal ansprechen. Der steht da auch drin, in dem, was der Paki geschickt hat. Und Harry ist gut, der arbeitet auch zuverlässig. Der ist klasse. Wir haben zusammen ganz viele von den Brandenburg-PMs im Wahlkampf gemacht und das macht richtig Spaß, auch mit seinem Team. Der hatte zwei Lektoren dabei und so, das ging richtig fix. Ja, ich arbeite in der Presse-Dings mit ihm zusammen auf BPTs und das ist ausgesprochen angenehm. Ist ein friedlicher, freundlicher Mensch. Genau. Gut, dann werde ich dieses machen. Die Vaku hat mir da in Pink was reingeschrieben. Aktualisierung der Zugänge Facebook, Twitter etc. auf unserer Wiki-Seite. Möchtest du übernehmen, Vaku? Ja, es gibt eine Wiki-Seite, wo wir das mal irgendwann festgehalten haben, wer eigentlich Zugänge hat, sprich wer da schreibt, und das ist etwas veraltet. Ich weiß nicht, ob wir das hier eben kurz zusammentragen können, dass ich das einfach mal auf der Wiki-Seite aktualisiere, dass man einfach Bescheid weiß, wer hat überhaupt ein Passwort und könnte gegebenenfalls was raushauen, wenn es irgendwie mal dringend ist. Vaku, kannst du es eben nochmal wiederholen, was raushauen? Ich möchte eigentlich nur, dass wir nochmal aktualisieren, wer die Zugänge hat zu unseren offiziellen NRW-Accounts, Facebook, Twitter, Google und so weiter. Damit wir haben da eine Wiki-Seite, die ist veraltet, damit wir es aktualisieren können. Und im Notfall kann man eben da auch mal schauen, wer könnte denn jetzt einfach was schreiben, wenn jetzt irgendwie mal was dringend ist oder so. Und außerdem sollte man das tatsächlich auch festhalten, wer schreibt da eigentlich. Genau. Deswegen haben wir auch schon die ganze Zeit ein Reset der Passwörter geplant. Ja, machen wir jetzt erst ein Reset der Passwörter oder sollen wir einfach hier im Pad reinschreiben, wer welche Zugänge hat und dann aktualisiere ich das im Wiki? Ich wäre für Pakis Lösung. Welche also Lösung hatte? Das Reset. Das war der Bernd. Okay, Entschuldigung, Bernd. Ja, dann mach das doch einfach. Guck mal auf der Seite nach. Hat die jetzt schon irgendjemand hier gepostet? Warum kannst du mal ins Pad setzen? Was jetzt bitte? Die Wiki-Seite? Jo. Ja, Moment. Weil da sind auf jeden Fall ein paar Leute bei, die den Zugang, die zwar nicht in der GÖA sind, aber den Zugang normalerweise behalten sollten. Dann könntest du die einfach alle mal kurz anschreiben und sagen, ich resette das Passwort, gib mir eine Möglichkeit, wie ich es euch gesichert zukommen lasse, und dann kannst du das machen. Weil du bist ja jetzt Chief of Command Social Media, also kannst du da gerne das federführend in die Hand nehmen. Auch für Twitter und Google? Jo. Okay, das Zeile 115, das ist die Wiki-Seite, die man da mal updaten sollte. Ich höre gerade Google. Ja, Google Plus haben wir noch. Wusste ich bisher noch nichts von, habe ich zwar noch keinen Zugang, aber ich hol's mir. Okay, diesen Bereich Identica, den kann ich dann ergänzen, weil Identica gibt's ja gar nicht mehr, aber möchtest du auf StatusNet auch einen Zugang haben, Miete? Nein. Okay, dann lassen wir das nach wie vor parallel laufen. Das ist eh kein so wichtiger Account mit irgendwie 90 Followern oder so. Also ich würde mich dann um die Änderung der Passwörter auf Twitter, Facebook, da ist ja eigentlich die Regelung, denke ich mir, beziehungsweise Paki vergibt Admin und Paki entzieht Admin. Da bräuchte ich ja das Passwort nicht ändern. Da gibt es ja in dem Sinne auch kein Passwort, weil du dich mit deinem eigenen Passwort einloggst und dann auf der Seite als Admin geschaltet wirst. Darauf wollte ich hinaus. Ich kann noch sagen, YouTube haben Zugriff momentan. Ich, Wutze und die Luna. Weil das läuft über eine meiner E-Mail-Adressen. Könnt ihr da 100 Zahl 16, 100 Zahl 17 das irgendwie noch reinpappen gerade, was ihr gesagt habt? Ich muss mir eigentlich mal Google Plus zulegen. Gut, gibt's dazu noch Dinge, die wir klären müssen? Wenn noch Fragen sind in der Woche, Maid, kannst du mich einfach ansprechen. Dann rutschen wir weiter zum nächsten Punkt, das wäre die Webseite NRW. Der liebe Paki berichtet. Ach, gibt's nichts zu berichten im Moment. Also, ich habe jetzt einen Assistenten, der Daniel Dröhn hilft mir. Und ich werde mich mit dem Dennis auch nochmal zusammensetzen. Ich muss jetzt ein paar Sachen abfeiern hier mit LGS und Berti und Moderatorenkonzept mit Maya zusammen fürs Mumble. Dann kümmere ich mich gerade ein bisschen um die Ausschreibung, dass wir wieder ein paar mehr Unterstützer bekommen. Auch hier Ausschreibung Presse geht demnächst raus. Von daher habe ich das Thema Webseite erstmal so ein bisschen hinten angestellt. Aber es ist ja nicht aus der Welt. Dann schieb doch einfach mal den Dennis nach vorne und dann soll der das machen, damit du das nicht noch machen musst, weil du hast viel zu viel zu tun. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Ja, ja. Hattest du ihm doch auch den Hut gegeben, glaube ich. Ja, habe ich, aber es ist bis jetzt noch nichts passiert. Ich würde ganz unabhängig von den Neuerungen, die da geplant sind, auch hier ganz gerne irgendwie einmal festgelegt haben, wer hat eigentlich Zugangsrechte auf den Blog, beziehungsweise auch wichtig wäre, wer hat Adminrechte. Blödes Beispiel, da ist jetzt noch irgendwie der Opt-out, der irgendwie Datensammel-Dings da Link. Kann das, ich dir sagen. Das also, Ding ist lange abgelaufen. Ich weiß nicht, wer das irgendwie löschen kann oder was Neues da drin pappen kann. Ich kann es nicht, ich habe keine Adminrechte, aber selbst wenn ich sie hätte, ich könnte es auch rein fachlich nicht. Ich trage das mal eben ins Pad ein, wer welche Rechte hat. Ich habe selbst ich nicht Adminrechte, soweit ich weiß. Ich habe seit neuestem zumindest Zugangsrechte, aber keine Adminrechte. Glaube ich. Der Redakteur oder so. Genau. Die NRW kannst du übrigens rausschmeißen. Ich weiß. Redakteurrechte heißt, dass du Blogbeiträge schreiben kannst, aber du kannst halt an sich an dem Blog nichts verändern. Mhm. Britta hatte zumindest da auch mal Redakteurrechte, weiß ich nicht. Ja, Paki hat ja Adminrechte, er sieht das ja, wer da Zugang hat, der kann das jetzt runterschreiben. Ich würde es halt einmal vorlesen wollen, dann für die Aufzeichnung, wenn Paki fertig ist. Also Admins, Martin Zierot, Daniel San Lebrinkma, Redakteure, Andi, Bernd Pirat, ich bin noch nicht fertig. Captain Neto, Vaku, Sasa, Promaya, Mitkrieger, Ritter. Admin ist natürlich auch der Paki. Ich habe, glaube ich, entweder was verpasst oder ihr seid weitergehüpft. Wir sind Zeile 121 und auf den Wunsch einer einzelnen Dame schreibt der Paki hier gerade auf, wer auf unserem Blog, auf unserer Webseite Admin- und Redakteursrechte hat. Ja, dann darf ich noch mal ganz kurz für einen Satz dazwischen hüpfen zurück. 11.10. Opt-out-Day. Ich habe mir eben gerade das Pad angeguckt, habe da ein bisschen was verbessert, habe das nochmal gesichert. Wann wird denn dieser Flyer wohl fertig sein? Das kann ich dir auch nicht sagen. Meines Erachtens ist es schon letzte Woche von Seco an die SG-Gestaltung gegangen. So wie er war mit dem Fehler? Wenn da ein Fehler war, dann anscheinend so wie er war, ja. Ja, es ist nicht das Drama, es ist... fehlte Buchstabe, aber wie gesagt, ich habe eben auch noch ein bisschen was verbessert. Und wenn das aber schon raus ist, es war nicht gesichert, gar nichts, ich habe es jetzt eben noch gesichert. Ja, okay, Schreib schon Seka doch einfach mal und weise ihn darauf hin und frag, wie weit es ist. Mach ich. Dann muss ich ihm gleich auch noch das Pad, den Pad-Link dazu schicken. Ist der Paki jetzt fertig? Ja, ich setze nur eben die Rechte zurück. Dann kann die liebe Vaku jetzt vorlesen. Ja, also Adminrechte auf unserer Webseite haben Martin, Daniel-san, Lebrinkmann und Paki. Redakteure in Zukunft dann der Bernd, die Captain Legito, Vaku, Frau Meier, der Mitkrieger, Nanunana, Roni und Roni. Ja, genau. Gut. Und zum nächsten Mal laden wir ganz offiziell mal den Ronny zur Sitzung ein. Damit das mit der Webseite vorangeht. Dann kommen wir zum Krähennest. Dank der fleißigen Mithilfe von Bauer Jupp und von der lieben Marco haben wir Nafobofo AGÖA-Sitzung online gestellt. Ich habe letzte Woche eine Aufnahme zur Netzpolitik im Landtag NRW gemacht. Hab jetzt hier nur das Video verlinkt, ist natürlich auch als Podcast auf der Krähennest-Seite gelandet. Und habe heute Abend noch eine Aufnahme mit Jens gemacht, die kann ich aber gerade nicht weiter bearbeiten, weil ich gerade so eine komische Sitzung leite. Und dann hat die Vaku noch geschrieben, dass der Ebi einen Doodle aufmacht, damit wir mal ein Real-Life-Treffen machen. Und da ist der Ebi auch im Raum. Ist ja auch hier, ja, ist auch hier. Dann kann der Ebi doch bestimmt sagen, wie weit er damit ist. Das ist auch nur so ein Sitzungsteilnehmer-Faker, oder? Dieses Netzpolitik-YouTube-Ding war mit dem NetNerd, ne? NetNRD, ne? Jojo. Ja, der Ebi hat sich stumm gestellt. Vielleicht ist der gerade wieder am Arbeiten und hört nur zu. Das haben wir ja gerne, Arbeiten und zusätzlich noch Piraten. Aber wir hatten das ja über die Krähennest-Millingliste, haben wir es ja gelesen. Wir müssen uns dringend mal wieder treffen. Ich dachte da eher an Mumble, aber wie auch immer, da warten wir jetzt auf den Doodle und dann machen wir das. Weißt du, rein zufällig hatte den Tobi angetwittert. Ich habe keine Antwort gekriegt, wie weit die Reparatur ist. Nee, keine Ahnung. Ja gut, dann werden wir das nächste Mal darüber berichten. Also kommen wir zum Kompass. Jürgen. Ja, wir haben jetzt am Wochenende hatten wir das erste PDF vom nächsten Heft gekriegt. Es fehlen, glaube ich, noch 3 oder 4 Seiten, die sind noch nicht fertig layoutet. Texte haben wir im Prinzip alle beisammen. Wir werden 1-2 Dinge noch ein bisschen aktualisieren, weil durch die Wahlkampfgeschichten 1-2 Termine rausgelaufen sind, die sind nicht mehr aktuell. Wir arbeiten immer noch an den Bestellungen. Wir haben, sagen wir mal, so 850 bis 1000 jetzt. Wir brauchen mindestens 7500, damit wir das drucken können, sonst rechnet sich das nicht. Wenn wir die nicht zusammenkriegen über die Landesverbände, wird das die erste nicht gedruckte Ausgabe. Die wird dann rein als PDF. Ich habe ja letzte Woche mal erzählt, wir arbeiten auch an Konzepten, ob wir nicht demnächst umstellen auf monatliche Erscheinungen mit nur 8 Seiten, um das dann eben aktuell zu machen. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir eine Nullnummer haben. Das wird vielleicht noch einen Monat dauern oder so, dann kann man das mal präsentieren, wie sowas aussehen würde. Ja, was haben wir noch? Der Christos hat mich vor ein paar Tagen gefragt, ob wir nicht was machen wollen zur Wiedereintrittswelle. Und habe gesagt, finde ich geil. Und wir haben so eine Art Logo oder wie man das nennen will, so eine Art Bild dafür schon entwickelt. Das habe ich ihm heute mal zugeschickt, dass er sich das anschaut. Das ist noch nicht ganz fertig von den Schriften und allem. Das wird dann eine solche Welle, das Piratenzeichen und in Bannern vielleicht das Schiff und so weiter beinhalten. Und das erste Interview habe ich zur Hälfte fertig. Das habe ich mit dem Sascha Brandhoff gemacht, der jetzt wieder anfängt. Da kommen dann noch ein paar Interviews dazu mit Leuten, die eben wieder eintreten. Und dann wollen wir gucken, dass wir das erstmal im Kompass starten, dann über die Bundes-Social-Media-Kanäle und so, hat er zumindest geplant, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Über Twitter läuft das schon, also den Twitter-Hashtag habt ihr schon gesehen, denke ich mal. Ja, muss ich gleich was zu sagen. Okay. Und ja, dann habe ich noch in Arbeit ein Blog-Interview mit dem Bufo. Ich habe ja ein Live-Interview auf dem LPT gemacht. Die Technik hat mir da große Teile meines Interviews zerstört. Darauf habe ich das dann alles nochmal schriftlich gemacht und bin jetzt dabei, die Antworten zusammenzukriegen. Dadurch, dass wir aktuell immer so viel Aus-Eintritte und sonst was haben, muss ich dauernd die Fragen aktualisieren. Aber ja, ich denke, man müsste bald fertig sein. So zu Twitter und generell Wiedereintritten, also der Hashtag Wiedereintrittswelle auf Twitter wird schon arg missbraucht durch Fake-Wiedereintritte, durch Wiedereintrittsmeldungen von Leuten, die entweder mit dem Puff mal rausgeworfen worden sind oder die vorher freiwillig rausgegangen sind. Da gibt es dann entweder Fake-Accounts oder echte, kann man nicht immer so genau nachprüfen, die sich da dran anhängen. Dieser Hashtag Wiedereintrittswelle ist eigentlich nur peinlich. Und insofern warne ich vor diesem Wort. Ich würde es so nicht benutzen. Wir haben keine Wiedereintrittswelle in dem Sinne. Wir haben ein paar Leute, die kommen jetzt zurück. Über ein paar können wir uns freuen. Und wir sollten sehr aufpassen, dass wir nicht wieder dieses offene Scheunentor haben, dass wir wieder Leute oder plötzlich Leute reinlassen, die wir überhaupt nicht haben wollen, die wir gar nicht gebrauchen können. Also ich warne da sehr vor. Ich bin da ganz piekig. Und ich bin da bei Sammy und ihr mal ein Plus 1 für das, was sie sagte. Also ihr findet, das schadet eher, als das nützt. Ja. Ja. Es ist nur peinlich. Ja, weil die Idee peinlich ist oder weil die missbraucht wird? Es ist generell peinlich. Wir haben eine Menge Austritte, die uns zum Teil sehr leid tun oder leid tun sollten. Es ist einfach nur traurig, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und dass sich manche hämisch auf Twitter freuen und noch nachtreten, ist noch schlimmer. Dagegen zu setzen, diese Wiedereintrittswelle, ist schon peinlich. Noch peinlicher wird es dadurch, dass da Leute sich plötzlich melden, die, wo wir drei Kreuze geschlagen haben, dass sie nicht mehr da sind. Also ich würde das Ganze von uns aus als Partei mal einfach ja, ignorieren kann man es nicht. Ich würde einfach sagen, wir haben damit nichts zu tun. Wir freuen uns über jeden, der auf Basis unseres Grundsatzprogrammes überzeugt ist, bei uns mitarbeiten zu wollen. Aber bitte nicht diese Wiedereintrittswelle. Das ist grauenhaft. Ja, okay, wir schauen mal. Also es ist noch nicht fertig. Wenn, dann kann er das ja sich erstmal anschauen. Gedacht ist das anders. So wie ich ihn verstanden habe, gibt es wohl auch zahlenmäßig einige, die jetzt wieder eintreten. Ja, schauen wir mal. Wenn wir unbeschadet plus minus null rauskommen, können wir sehr dankbar sein, weil wir dann zumindest, also es tut mir bei jedem Einzelnen, der gegangen ist, im Grunde genommen leid. Es tut mir auf der anderen Seite nicht so furchtbar leid, weil wir nicht immer unbedingt diese Selbstdarsteller und Schreihälse brauchen. Aber wenn dann irgendwann mal aufhört, dieses Nachtreten oder auch dieses Zurücktreten, wäre schon ganz schön. Und ich denke, wir sollten da sehr, sehr, sehr, sehr sensibel mit umgehen. Ja, okay, sag ich ihm. Wem ihm? Dem Christus. Ja, bitte. Ganz dringend. Wenn ich vielleicht mal einmischen darf, ganz kurz. Also aus Sicht der NRW-Verwaltung kann ich derzeit auch eigentlich nur Austritte registrieren. Ja, wir müssen uns auch nicht über jeden Wiedereintritt bombig freuen, denn die Austritte haben uns geschwächt schon eine ganze Weile, weil auch wirklich gute Leute und fleißige Leute gegangen sind und zwar nicht, weil wir links oder rechts sind, sondern wegen dieser ganzen Scheißstreiterei. Wenn wir das mal beendet kriegen, indem wir alle mal die Füße stillhalten und dann, sorry, verschluckt, und dann uns nicht gleichzeitig über Wiedereintrittswelle oder ähnliches freuen, dann wäre mir das sehr lieb. Gut, aber da grätsche ich jetzt zwischen, weil das eine Grundsatzdiskussion wird und die brauchen wir hier in der Sitzung. Also nicht, dass wir die Grundsatzdiskussion nicht brauchen, aber hier in der Sitzung ist sie fehl am Platz meines Erachtens nach. Die Nachricht oder das Feedback ist gegeben worden. Möchte sonst noch jemand oder bist du mit dem, nee, du bist fertig mit dem Kompass, ne? Ja, bin ich. Möchte noch irgendjemand was zum Kompass sagen? Gut, dann hüpfen wir weiter zum Newsletter. Ich habe den mal dazwischen gepackt. Ich habe da jetzt schon mal das Pad für Oktober reingesetzt. Wenn sich da schon jemand austoben möchte, ich wollte gucken, dass ich das am nächsten Wochenende wenn ich mal eine stille Minute habe, zu fülle, bevor es dann in die Sektorat geht. Aber wenn ihr vorher schon mal anfangen wollt, wenn jemand Zeit und Lust hat, könnt ihr das gerne tun. Das dazu. Kommen wir zu den Kreativen. Da hat der Time Codex auch was geschrieben. Ja, da ist das Konzept ja an den Paki und an den Vorstand gegangen, was der Marc und die anderen Kreativen in NRW gebastelt haben. Und ja, da muss man jetzt mal schauen, was dabei rauskommt. Ich habe das jetzt im Augenblick nicht weiter verfolgt, weil ich keine Zeit mehr hatte. Da kann vielleicht der Paki was zu sagen, ob und was dann davon umgesetzt werden soll. Dann kann der Paki, wenn er denn zuhört, auch was dazu sagen, wann es die offizielle Eröffnung der LGS gibt. Ja, also angeplant ist der 18. Oktober. Muss aber gerade den Kater reinlassen, Moment. Heute ist, soviel ich weiß, die erste Live-Besprechung da. Da trifft sich das Schatzi-Team NRW, hatte mir der Volker geschickt. Da steht zwar noch nichts, aber ich glaube, die Stühle sind jetzt da. Ja, und ich hatte vorhin Kreisvorstandssitzung und der Nixus war in der LGS und ich hörte im Hintergrund das Schatzmeister-Team tagen. Ja, cool. Das ist doch schon mal was. Ist denn morgen einer da oder der Nixus kommt ja sicher auch wieder morgen Abend mit ins Rathaus, sonst gehen wir vielleicht einfach nochmal kurz gucken dann, wie es dann aussieht. Ich kann da gerade nichts zu den Terminen sagen. Wir haben Düsseldorf technisch noch einen Donnerstagtermin. Was morgen ist, keine Ahnung. Ja, morgen das ist wieder Rathaus. Könnt ihr auch nach der Sitzung besprechen, weil das hat nichts mit der GÖA zu tun. Der Eröffnungstermin ist insofern wichtig, weil wir dazu auf jeden Fall eine PM rausgeben sollen, bin ich der Meinung. Und auch mit einer Einladung an die Bürger. Und eventuell auch ein Podcast, vorher Videocast in der fertig hergestellten LGS, weil das YouTube-Kanal bräuchte auch ein neues Startvideo. Also geplante Eröffnung habe ich gerade richtig verstanden, 18.10., das wäre ein Samstag. Ich setze hier nochmal unten in die Termine dazwischen. Das ist ja auch was Schönes für eine PM. Die sollte auch nicht zu kurzfristig rausgehen, also denke ich mal wirklich so eine Woche vorher, dass dann vielleicht auch wirklich genügend Leute kommen. Und bevor wir eine PM machen, müssten auch Menschen eingeladen werden. Ne? Also bevor das an die Presse geht, sollte es an die Mitglieder gehen, so wollte ich sagen. Ja, und wir sollten vielleicht natürlich auch Redner haben und sowas. Ne? So das ganze Pipapo, Schnickschnack, Öffentlichkeitsarbeit, wir stellen uns total toll da zu dem Zeitpunkt. Da sollte dann vielleicht der Landesvorstand überlegen, wer vom Landesvorstand da eine Rede schwingt und welcher MDL da eine Rede schwingt. Meint ihr jetzt bei der Eröffnung der Landesgeschäftsstelle? Ja. Ja, aber wir haben da noch gar keinen, Eröffnungszeitpunkt. Eigentlich hatte der Jens gefragt, ob er die Eröffnung machen wollte. Das will er jetzt nicht mehr, weil irgendwie keiner ihm geantwortet hat und überhaupt. Und also da ist doch jetzt noch gar nichts irgendwie. Pass auf, ich mach das. Zuständig ist der Stahlrabe. Ich mach das jetzt mal ganz einfach. Eine Eröffnung einer Landesgeschäftsstelle ist ein super Aufhänger für PM und für Reden und für Einladungen an Presse, um zu kommen und über die Politik zu reden. Das bedeutet, wenn der Vorstand einen Termin hat, wann das eröffnet wird und weiß, wer da kommt und wer da redet, sollte er das RGÖA geben, damit wir das dann auch umsetzen können. Ja, logischerweise, klar. Wer vom Vorstand setzt sich den Hut auf, uns zu informieren? Ich setze den im Stahlrahmen auf, wenn er die Verantwortung übernimmt. Kennt sich hier jemand mit Google Plus aus? Ich benutze das. Warum? Naja, ich will irgendwie einen Admin hier zu der Piraten-NRW-Seite hinzufügen. Da ich die Zeit nicht habe, regelmäßig zuverlässig dran zu arbeiten, bin ich dafür nicht die geeignete Person. Packe, ich kann nicht dafür garantieren, wenn ich Kreistagssitzungen und LWL-Sitzungen habe und Fraktionssitzungen und hier noch in Paderborn was rocken will, dann schaffe ich das einfach nicht. Sagen wir gerade, Sammy, er meinte wahrscheinlich nur, wie auf Facebook jemanden hinzufügen, wie mich wahrscheinlich, dass ich dort auf Google Plus was schreiben kann. Also er findet die Einstellung nicht. Aber off-topic. Egal, mach ich gleich. Gut. Damit wären die Kreativen auch durch. Oder? Kurz eine Frage sagen. Ich mag mal eben kurz, ich bin gleich wieder weg, ich hab noch zu tun. Habt ihr alle Infos aus der Fraktion, die ihr braucht? Wir haben gar keine Infos aus der Fraktion bekommen. Gib mir mal ins Bett. Alles klar. Dann hüpfen wir so lange zu Termin und Aktion. Ich habe schon mal die ganzen Sachen eingetragen, die jetzt anstehen, so in den nächsten Wochen, damit wir die wieder im Protokoll haben. Und da hätten wir neben den oben genannten schon den 26.09. bis 29.09. ist die Freedom Not 4. Das ist eine Barcamp, Open Mind, keine Ahnung, was das genau ist. Also wie sich das nennt, das Format. Es ist auf jeden Fall 3 Tage Treffen, Reden über Datenschutz und Gegenüberwachung und so weiter und so fort. Link ist dabei. Ist vom AK Vorrat. Ich habe jetzt keine Information. Warte mal, das findet in Belgien statt. Ob da was vom Bund kommt, ich gehe davon aus, weil ich es aus dem Bundeskalender habe. Und die Frage ist, ob dein NRW oder von NRW auch noch irgendwas läuft, irgendwer hinfährt und da berichten kann. Da das in Belgien ist, frage ich mal den Attaché. Paki? Bitte? Du hast mir nicht zugehört, oder? Der Attaché ist gefragt. Belgien. Freedom Not 4, wer da hinfährt. Das weiß ich nicht. Wenn dann jemand vielleicht aus der Fraktion, der Frank oder der Grumpy. Sonst weiß ich keinen. Bernd, wenn du sagst, das kommt irgendwie von AK Vorrat oder so, dann würde ich mal den Frank Herrmann ansprechen. Ich werde morgen mal mit Ingo deswegen telefonieren. Was haltet ihr davon? Oder so. Das klingt doch gut. Und jemand könnte den Herrn Frankmann antwittern. Ja, ich sag dem, ich frage ihn irgendwo, ob er mit dem Frank redet, ob er uns da was organisiert. Genau, ja. Weil dafür ist der Ingo da, dafür wird er bezahlt. Läuft. 1.10. Weltmusiktag. Ist für uns, glaube ich, nicht so interessant, oder? Könnten wir was über, ne, das ginge nur was über die AG Kultur und Medien. Da müsste ich mal die Kerstin La Lioness fragen. Aber wir von uns aus da, glaube ich, nicht. Ne? Oder frag mal die L im Landtag, Forschungstaute. Das ist eine gute Sache, die twitter ich gleich an. Ja, ne, hat ja was mit Kultur zu tun. Gut, 3.10. haben wir oben schon. Dann kommt am 4.10. der Welttierschutztag. Da habe ich schon meine Frau getreten, dass sie mal den AK-Tierschutz treten soll. Weil dazu können wir ja auf jeden Fall was machen. Weil wir, ich sag mal, beim Tierschutz etc. mit den Delfinattrachen und sowas dieses Jahr punkten konnten. Das können wir dann ausweiten. Das könnte uns Pluspunkte bei den Tierschutzvereinen geben. Ganz abgesehen davon, dass es halt auch unser Programm ist. Dann haben wir was für Sammy, und zwar am 15. ist Welttag der Lehrerinnen und des Lehrers. Und ich glaube, da kann unsere, und der Björn auch unsere AK-Bildung aufschlagen. Ist der Björn noch da? Der Klaus meine ich, Entschuldigung. Ja, was? Entschuldigung, ich bin hier am 07 Kanäle gleichzeitig. Was willst du? 5.10. ist Welttag der Lehrerinnen und des Lehrers. Ich hatte da an Moni gedacht und an Sammy, eventuell LWL, LVR mit den Sonderschulen und Inklusion. Ja. Da ich den AK Bildung hier habe mit euch beiden, kümmert ihr euch drum. Schickst du mir eine Mail an die Landtagsadresse als Reminder? Hast du mittlerweile eine Schreibreform at landtag.nrw.de? Nein, das geht nicht. Du kannst aber auch Schreibreform at irgendwas nehmen, kommt auch an. Also Fraktion oder Partei ist egal. Nein, ich kenne ja deinen Namen. Ja, ich hole die Schreibreformadressen auf dem Laptop ab, der steht im Landtag, ist auch gut. Bernd, bist du dann so lieb und schickst mir auch einen Reminder? Ich schicke euch gleich nach der Sitzung die Mail. Ein Schatz. Kannst du dich dann, weil ich weiß ja, dass du beim LWL den Bildungsausschuss da hast, dich mit dem LVR da vernetzen, dass die da vielleicht was zusammen macht, wenn die was haben? Also ich kann mich nur mit dem LWL vernetzen, weil ich da als sachkundiger Bürger mittlerweile auch im Schulausschuss bin. Da müsste ich mich also vernetzen mit deiner Frau und mit dem Fitz. Ja, ihr seid ja vernetzt, das weiß ich ja. Ich dachte einfach, dass wir den LVR auch noch mit reinnehmen, weil die haben ja auch Sonderschulen. Ja, aber mit dem habe ich ja gar nichts zu tun. Deswegen sollst du dich vernetzen. Wer ist denn da zuständig? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Der LVR ist für mich ein schwarzes Loch momentan. Ja, aber das weiß vielleicht Moni. Ihr vom AK macht das schon. Punkt. Ich schick mir den Kram zu. Bernd, ich habe noch was. Also auch kurze Info für euch alle. Ich weiß nicht, ob ihr es verwenden wollt. Folgendes. Wegen Bericht aus der Fraktion. Die Anträge kommen etatmäßig erst nächste Woche. Sehe ich richtig, oder? Keine Anträge für euch? Stellt der Ingo immer den Tag vorm Plenum? Gibt er die euch oder zwei? Sobald er halt was hat, gibt er es uns normalerweise. Okay, die Texte sind noch nicht fertig, denke ich mal. Ja, im Moment ist ein bisschen. Also, morgen ist folgendes. Wir haben um 13:30 eine Anhörung zu unserem Antrag Bildungsinnovation 2020, wo es um EU-Gelder geht und auch um bundespolitische Sachen und um Nutzen von Mitteln, um mal ein bisschen irgendwie moderner zu werden in der Bildung in NRW. So aus dem Bauch rausgesprochen. Jetzt wird morgen Folgendes passieren. Das Ding geht morgen früh um 7 Uhr mit einem Mini-Artikel von mir auf der Bundeswebsite online. Und ich ticker das Ding ab 13.30 Uhr über Twitter und über einen Live-Ticker auf der Bundesseite. Wollt ihr den Text auch haben und irgendwie in einem passenden Abstand dann danach auch veröffentlichen für die NRW-Seite? Klar, ja, ist ja aus dem Landtag NRW. Soll ich euch den Text auf die NRW-Seite packen und ihr packt ihn euch dahin, wo ihr ihn haben wollt? Hast du mittlerweile Zugriff für die NRW-Seite? Ich habe immer noch Zugriff auf die NRW-Seite. Veröffentlichen nur bitte nicht zu früh. Ich spreche gleich dann kurz mit dem Danny und frage kurz nach, wann ihr den freigeben könnt. Ja, wenn du Zugriff hast, kannst du den auch selber freigeben, sobald es Zeit ist. Ja, ist okay. Machen wir das so. Alles klar. Dann kriegt ihr den morgen früh, ich denke mal so gegen 19 Uhr ungefähr. Ansonsten, wenn noch was ist, du kannst mich auch erreichen dann morgen um die Zeit. Ich arbeite nicht. Ich kann jederzeit irgendwas tun. Ja, alles klar, wenn ich noch irgendwas brauche. Ich schreibe dich über Twitter an oder so. Okay, super. Die Kommas sind auch schon gesetzt. Ich hatte dich heute Abend schon angeschrieben, deswegen. Halt. Hab ich wohl gesehen. So, jetzt gehe ich nach oben und befriede das Mumble oder sowas. Tschüss. Befriede hat der, das Mumble. Hat der gerade befrieden gesagt, Herr Brandstifter? Ich bin noch da. Ich weiß, dass du noch da bist, ist mir egal. Ist doch kein Brandstifter. Nein. Ich sag da jetzt nichts, es läuft eine Aufnahme. Wir kommen zum nächsten, das ist der 6.10. deutsch-amerikanischer Tag. Erst provozieren und dann an die Aufnahme erinnern, danke. 6.10. deutsch-amerikanischer Tag. Was ist denn Niederrhein? Die komische andere Rheinseite. Ich lektoriere jetzt nicht. Doch, mach ruhig, ich hab dort eben in der Schnelle dahin getippt. Ja, ich weiß nicht, ob das für uns interessant ist. Geht halt darum, dass dann in Deutschland und in Amerika den entsprechenden Auswanderern gedacht wird von Deutschland nach Amerika. Und Amerika freut sich das auf den Auswanderern, also quasi den Migranten in Amerika, den Deutschen damals, dass sie stolz sind, was daraus geworden sind. Wir können ja nicht zu allem was machen. Nö, können wir nicht. Ich habe einfach die Termine reingeschrieben. Wenn jetzt irgendeiner sagt, da ist eine geile Idee, da können wir was machen, dann machen wir es. Wenn nicht, dann nicht. Ja, wir können eins machen, weil das eine Signalwirkung haben könnte. Wir in Deutschland gehen im Moment mit unseren Migranten und Asylbewerbern um wie der letzte Dreck. Vielleicht kann man da irgendwo eine Verbindung finden, um mal klarzumachen unseren lieben deutschen Mitbürgern, wie denn mal mit ihnen umgegangen worden ist. Und warum sie geflohen sind oder ausgewandert sind. Was meinen die anderen dazu? Ja, finde ich ganz cool. Das könnte ein sehr schöner Blog werden. Ein sehr schönes Blog. Ich weiß immer noch nicht, ob es der, die das Blog heißt. Das. Der. Nein, der auf keinen Fall. Ich biete ein die. Die auch nicht. Also, das ist scheiße. Keiner weiß genau, was es nun wirklich heißt. Es kommt Socken. Daniel, du hast so Halt. Du hast so geheilt, du warst nicht zu verstehen. Oh, Entschuldigung, ich sagte, das kommt von Logbuch, das Wort. Dementsprechend sollte die Frage geklärt sein. Das Logbuch, das Blog. Web, also Logbuch, Weblog, Blog. Also das. Genau. Genau. Danke. Klugscheißer Ende. Ja, super, ich liebe Klugscheißer. Man bildet sich so leicht damit. Keiner mag Klugscheißer. Ja, wollen wir das dann mal Migration Captain Leto Simono rüberschieben? Wäre eine gute Idee, weil ich denke, da kann man sehr schön an einem ganz lebendigen Beispiel darauf aufmerksam machen, wie die zwei Seiten dieser Medaille eigentlich aussehen und wie man sich dann vielleicht doch mal hier an die eigene Nase packen sollte, inklusive Vergangenheit. Ich finde es wichtig. Ich finde es eine gute Gelegenheit. Gut, ich schreibe das mal auf die Mailingliste des AK4. Was ist gut? Dann sollten wir ins Pad auch genau schreiben, um was es geht. Ja, schreib es rein, gar kein Problem. 10.10. Jahrestag EU-Verfassung. Haben wir ja oben schon gesagt, dass wir das mit 3.10. vernetzen wollten und das wollte sich der Jürgen ans Bein binden. Deswegen würde ich da Jürgen noch drunter schreiben. Ich habe gerade nicht richtig zugehört, ich habe noch was anderes gemacht. Wo bin ich jetzt? 10.10., 10. Jahrestag EU-Verfassung, das wollten wir mit dem 3.10. kombinieren und da hatte ich ja so verstanden, dass du durchgemacht hast. Genau. Ja, ja. Dann findet am 10. und 11. in München die ZF42 Zündfunknetzkongress in München statt. Weiß sein, ob da von uns irgendjemand hinfährt. Ist das überhaupt für uns interessant, weil es in München ist oder ist es eher auf Bundesebene angesiedelt? Ich würde sagen, es ist ja Bundesebene, ne? Ja, pass auf. Wenn ich morgen mit Ingo telefoniere, frage ich ihn, ob da einer hinfährt und ob er einen Bericht machen kann und wenn nicht, dann nicht. So, 11.10. Europäischer TTIP-Tag haben wir abgehandelt. Dann ein richtig schöner Tag. Der Internationale Tag zur Verhinderung von Naturkatastrophen. Weiß ich nicht. Wenn euch was einfällt, bitte. Ist ja auch noch ein bisschen hin. Können wir am nächsten Mal genauer drüber sprechen. Dann haben wir am 13. bis 16.10. 36. Internationale Konferenz der Datenschutzbeauftragten in Mauritius. Da könnten wir unsere Landesdatenschutzbeauftragte vielleicht auch fragen, ob sie was zuschreiben kann. Tellerrand ist vernetzt mit einem Piraten auf Mauritius, soweit ich weiß. Also wir. Adi Tellerrand. Ja. Dann könnt ihr vielleicht auch was liefern. Ja, dann bitte den Wilk anpingen. Ja, dann mach du das doch, wenn du die Kontakte hast. Okay. Und die Marco kann unsere Landesdatenschutzbeauftragte nochmal fragen, ob die dazu was machen möchte. Ja, ich schreib's auf die Liste. Dann haben wir am 16.10. Welternährungstag. Da könnten wir den AK Kulmf auch reinschließen mit Verbraucherschutz, nicht wahr? Oder die AG Dicke Piraten. Entschuldigung. Da würde ich auch ganz gerne was dazu machen, zum Tag der Ernährung. Weil das ist so mein Thema. Simone Brandt wäre da auch. Ja, dann ist das so ganz einfach. Die Kiko vernetzt sich mit dem AK Kulmf und dann können die gucken, was sie machen. Mahlzeit. Schön. Dann haben wir am 17.10. den Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut. Das würde ich dann eventuell mal unseren Sozialleuten zuschießen. Wobei ich jetzt nicht so ganz genau weiß, wie der aktuelle Status von Thomas ist. Aber man kann ja nochmal Toso, Fitz und Tina mit belästigen. Und dann haben wir am 19.10. ist das Shooting des Piratelli-Kalenders. Meine Frage, gibt es irgendwelche... habt ihr irgendwelche Kontakte hier zur Boulevardpresse lokal, die man da vielleicht mit zu einladen könnte? Wenn nicht, dann kümmere ich mich selber drum und rufe da einfach mal ein bisschen in Düsseldorf rum. Aber es hätte sein können, dass ihr vielleicht irgendwie schon jemanden habt, auch TV und so weiter. Das ist dieser, ich sag mal, Halbnackt-Kalender, ne? Richtig. Wollen wir damit in die Presse? Piraten machen wir da komische Dinge? Wir machen keine komischen Dinge, sondern wir machen da ziemlich gute Dinge. Wir haben sehr gute Stylisten, wir haben eine saugeile Location. Es wird kein Nacktkalender, sondern etwas leicht erotisch angehaucht. Wir haben Leute vom Bundesvorstand, wir haben Leute vom Landesvorstand, die da mitmachen. Also es ist alles im Gegenteil von dem, dass es irgendwie komisch wäre. Wo ist das mit Themen verknüpft? Das ist mit dem Thema verknüpft, das ich mir für das Wichtigste momentan erachte. Wir sind für eine offene und eine bunte Gesellschaft. Es ist ein Gay-Paar, also ein Queer-Paar dabei und so weiter und so weiter. Das ist für mich eine ganz extrem wichtige Aussage. Zum jetzigen Zeitpunkt, ja? Ich frage mich mal. Exakt zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir jetzt dazu, ich finde, wir sind ein klares Statement gegen die AfD und deren braune Spießertum. Ich möchte, dass wir Piraten für solche Dinge stehen. Und man kann es auch anhand solcher Aktionen, finde ich sehr gut. Also wenn ihr jetzt alle sagt, um Gottes Himmels Willen bloß nicht, werde ich darauf Rücksicht nehmen. Aber ich persönlich fände das ein tolles Statement pro Toleranz, pro Akzeptanz und so weiter und so fort. Läuft dieses dieses Shooting denn dann unter, ich spinne das mal aus, unter Sekunde. Hat das eine Headline? Hat das Piraten für was weiß ich, also irgendwas, was man da so wirklich politisch aufarbeiten kann? Also nicht einfach nur ein Shooting, sondern wirklich dann auch ein Happening für diese Sache. Also ein Bild malen, wenn du weißt, was ich meine. Nein. Also ich müsste jetzt mal, ich sag ja, es ist ein Statement für eine bunte Gesellschaft, aber das ist jetzt, wenn jetzt euch das nicht politisch genug ist, dann nein. Nein, pass auf, ich habe so im Gedächtnis die Sache mit Piraten verstecken sich unter Tage wegen Abhörung, die im Bundestagswahlkampf gelaufen ist. Und das ist dann von den Medien sehr ins Lächerliche gezogen worden, hat uns so ein bisschen doof dastehen lassen. Ich überlege halt, wenn man die Boulevardpresse einlädt und sie kriegt die Möglichkeit, Fotos zu machen, wo nicht überall, dass auf jedem Foto, was sie machen, irgendeine politische Botschaft drinsteht, die das ins rechte Licht rückt, die Möglichkeit haben, daraus richtig Blödsinn zu machen. Und da habe ich einfach echt Angst vor. Ich auch. Ich würde eigentlich tatsächlich auch nicht zu so einem Shooting Presse einladen, aber ich würde vielleicht nach so einem Shooting mit entsprechenden Zitaten von entsprechend wichtigen Leuten, die an diesem Shooting teilgenommen haben, vielleicht eine PM rausgeben, die dann darauf hinweist, wann und wo man diesen Kalender dann auch beziehen kann. Aber die Leute da einzuladen, halte ich auch für gefährlich, weil ich kann mir vorstellen, dass das bunt und drunter und drüber zugeht und dass das in der Presse dann nicht so dargestellt wird, wie wir das gerne hätten. Sehe ich zum derzeitigen Zeitpunkt auch so. Und das, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, ist wiederum eine gute Idee, weil wir es dann in der Hand haben, den Einzelnen, die dann auch im Kalender vielleicht auftauchen, genau das sagen zu lassen, was wir auch sagen wollen. Und dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, da irgendeinen Scheiß draus zu machen. Und da ist die Presse im Moment, weil sie bei uns auf Skandälchen geeicht ist und wir uns im Moment sehr in der Gefahr befinden, von ehemals eigenen Piraten, wie auch von Nicht-Piraten, die mit denen zusammen sind, wie auch von anderen, einfach lächerlich gemacht zu werden. Deswegen habe ich auch was gegen diesen Hashtag Wiedereintrittswelle und dieses hier halte ich für zum derzeitigen Zeitpunkt für sehr problematisch, wenn man es nicht mit einer ganz klaren politischen Botschaft verknüpfen kann, die da einfach steht und nicht von irgendjemandem umfunktioniert und umerfunden werden kann. Fair enough. Ich wollte es einfach auch nicht machen, ohne euch mit euch gesprochen zu haben. Dann werde ich davon absehen. Dann machen wir das so, wie es die Vaku gesagt hat. Allerdings, ich habe Kumpels bei TAF, mit denen ich in Gespräch bin und da kann man ja auch live vor der Kamera nur das in die Kamera sagen, was gesagt werden soll. Und da würde ich mich drum kümmern und ich denke, da können wir was wirklich Geiles draus machen. Ich möchte gerne einmal kurz das von Vaku noch ergänzen oder vielleicht weiterspinnen, dass man da nicht vielleicht einfach, wenn man es wirklich mit einer politischen Botschaft verknüpfen möchte, das ist ja die Pigatelli-Orga überlassen, aber wenn der Kalender fertig ist, kann man auch eine Pressekonferenz zu einladen, zusammen in der PM, und wenn dann auf jeder Seite zu diesen Bildern noch eine passende politische Botschaft steht, sodass der Kalender wirklich politisiert ist und den dann vorstellt und da sagt, das ist halt unser Ausdruck, womit wir dafür werben wollen, halt gegen, jetzt nicht explizit AfD nennen, weil das ist immer doof, aber explizit gegen das oder besser gesagt für eine liberale und soziale Politik und für Gleichberechtigung und, dass man diese Themen in den Kalender mit reinnimmt und dann eine offizielle Vorstellung des Kalenders macht, wäre auch eine Möglichkeit. Das finde ich gut, ja. I like, super Idee. Danke für mehr Input. Ja, wir müssen nur miteinander reden, dann klappt das alles. Kiko, ich wollte dich nur eben fragen, du sagtest eben, du hast Kontakt zu Kumpels bei? TAF. T-A-F. Was ist das? Aha, alles klar. Gut, dann wären das die Termine, die ich rausgesucht hatte, so 2-3 Wochen im Voraus. Hat noch sonst jemand irgendeinen Termin, den ich vielleicht nicht auf dem Schirm hatte? Ich habe nur den TDPA schon mal eingetragen am 1.11., aber das hat noch Zeit. Vollkommen okay. Dann kommen wir zu Sonstiges. Hat jemand was zu Sonstiges? Auch da höre ich tiefes Schweigen, von daher gehen wir zum nächsten Punkt. Das wäre der nächste Termin. Selbe Stelle, selbe Welle, 30.09. Gut, Es ist 22.50 Uhr. Ich beende hiermit diese doch sehr lange, aber ich fand, das muss ich mal sagen, sehr produktive und sehr inhaltbezogene Sitzung der AGÖA. Ich danke den Zuhörern und ich danke allen, die hier sind, und vielmehr danke ich den Leuten, die auch Arbeit übernommen haben. Ja, danke dir. Danke dir. Wir danken uns jetzt alle innigst. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.